kommen werte Schatz, wir kommen werte Schatz, wir kommen werte Schatz, wir kommen, wir kommen werte Schatz, wir kommen, wir kommen werte Schatz, werte Schatz, wir kommen. Schatz, zieh bei